Ja, da ba ba ba ba ba ba ja ja. In 50 Jahren ist alles vorbei. Otto Reuter, ein Rapper sozusagen von einst. So hat er gesungen, sein Couplet. Der erste Weltkrieg war gerade passé. Zu Hause hab ich später dann öfter gehört von Tante Therese auf dem Klosett. Wenn sie mal wieder verlacht und verletzt, gedemütigt war, geschunden, gehetzt und vor der verschlossenen Lokustür, da hab ich gehockt und ich habe ihr auf meinem vergammelten Tambourin laut zugetrommelt und mit ihr geschrien. Nur einmal im Jahr blüht der Mai und in 50 Jahren ist alles vorbei. Den Refrain hat man damals viel gehört. An jeder Ecke wurde er gerührt. Ein billiger Trost und oft nur ein Witz. Und manchmal war es auch mehr als dies. Dann irgendwann war er plötzlich verstummt. Oder man hat ihn nur leise gesummt. Die Nazis, die wollten ihn nicht mehr hören. Die wollten ja 1000 Jahre regieren. Die haben dann Therese umgebracht. Sie holten sie in einer Maiennacht. Und sie rief mir noch zu, los, Fränzchen, schrei, 50 Jahren ist alles vorbei. Und als dann der Zweite Weltkrieg begann, da sang es ganz forsch ein junger Mann, Paul Eckhoff, doch schon nach dem Polenfeldzug, da hatte der von allem genug. Sang bloß noch dies Lied, quatschte nur noch Stuss. Wir haben ihn dann versteckt bis zum Schluss. Der Schluss war ein Tag, eine Nacht im Mai. Wir haben getanzt, die Befreier dabei. 4 Amis und einer hieß Sammy Brown. Der sang mit Paul Eckhoff im Morgengrauen. Na wundervoll, jetzt seid ihr endlich bald frei. Pass auf, sonst ist bald wieder vorbei. Das war jetzt im Mai 50 Jahre her. Und ziemlich viele Leute aller Couleur, die grillen diesen neuen Refrain, diesen Stuss. Nach 50 Jahren ist endlich mal Schluss. Den alten Refrain, den möchte man summen, doch die Kotzimase macht einen stumm. Dass alles auch bleibt, wie es immer schon war, Kostüme nur wechseln und dieses Mal. Die Kälber, bevor sie zum Schlachthaus rennen, auf Mauern tanzen, vor Rührung flennen. Und ich hörte Andrese los, Fränzchen schreien, 50 Jahren ist alles vorbei. Da, ja, da, da, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in 50 Jahren ist alles vorbei.